so wie ein Lied im Winde verweht, schwand unser Glück, nun ist es zu spät. Oft denk ich mir, ich hab nur von dir geträumt. Und was ich einst an Liebe versäumt, kommt niemals wieder. So wie ein Lied im Winde verweht, leis wie ein Traum vergeht. So gingst du fort und fragst mich nach mir. Ich seh mich so.